Erster Elia aus Tisbe in Gilead sagte zu König Ahab, Gott lebt. Es wird in den nächsten Jahren keinen Regen geben. Es regnet nur, wenn ich es sage. Zweiter, dann sprach Gott zu Elia. Dritter, geh weg von hier nach Osten. Verstecke dich am Bach Krit beim Fluss Jordan. Vierter, du kannst Wasser aus dem Bach trinken. Ich habe Raben befohlen, dir dort Essen zu bringen. Fünfter, Elia tat, was Gott sagte. Er ging zum Bach Krit und blieb dort. Sechster, die Raben brachten ihm am Morgen und am Abend Brot und Fleisch. Er trank Wasser aus dem Bach. Siebter, nach einiger Zeit wurde der Bach trocken. Es gab keinen Regen im Land. Achter, da sprach Gott wieder zu Elia. Neunter, geh nach Zarpat bei Sidon und bleibe dort. Eine Witwe wird dir dort Essen geben. Zehnter, Elia ging nach Zarpat. Am Stadttor sah er eine Witwe. Sie sammelte Holz. Er bat sie um etwas Wasser. Elfter, sie wollte das Wasser holen. Da rief er, bitte bring mir auch ein Stück Brot mit. Zwölfter, sie antwortete, ich habe kein Brot. Ich habe nur wenig Mehl und Öl. Danach werden mein Sohn und ich sterben. Dreizehnter, Elia sagte, hab keine Angst. Backe zuerst ein kleines Brot für mich. Danach backe etwas für dich und deinen Sohn. Vierzehnter, Gott sagt, das Mehl und das Öl werden nicht leer werden. Das bleibt so, bis es wieder regnet. Fünfzehnter, die Frau tat, was Elia sagte. Sie und ihre Familie hatten jeden Tag genug zu essen. Sechzehnter, das Mehl und das Öl wurden nicht leer. Es geschah so, wie Gott es durch Elia gesagt hatte. Siebzehnter, später wurde der Sohn der Frau sehr krank. Er atmete nicht mehr und starb. Achtzehnter, die Frau sagte zu Elia, warum tust du mir das an? Bist du gekommen, um mich für meine Fehler zu bestrafen? Neunzehnter, Elia sagte, gib mir deinen Sohn. Er trug das Kind in sein Zimmer nach oben. Er legte ihn auf sein Bett. Zwanzigster, Elia betete zu Gott, mein Gott, warum bringst du dieser Witwe so viel Leid? Warum stirbt ihr Sohn? 21. Elia legte sich dreimal auf das Kind. Er rief zu Gott, mein Gott, lass dieses Kind wieder leben. 22. Gott hörte auf Elia. Das Kind atmete wieder und wurde lebendig. 23. Elia brachte das Kind nach unten zu seiner Mutter. Er sagte, sieh doch, dein Sohn lebt. 24. Die Frau sagte zu Elia, jetzt weiß ich es. Du bist ein Mann Gottes. Deine Worte sind wahr.